Deutschlandfunk. Corso. Mit Mut und Zuversicht antworten die Filmemacher im Berlinale-Programm auf die gegenwärtige Apokalypse. Das sagte gestern Festivalchef Dieter Koslik zur neuen Ausgabe. Und er gibt ja jedes Jahr ein Motto aus, das den Nerv des Augenblicks trifft, sowie das Recht auf Glück im letzten Jahr. Das hat immer eine gewisse Beliebigkeit, aber am Ende scheinen doch irgendwie alle dankbar zu sein für den roten Faden, der damit auch für die Berichterstattung vorgegeben ist. Auch außerhalb der Berlinale kann man, wenn man will, derzeit feststellen, dass aktuelle Problemlagen auf der Kinoleinwand kommentiert werden. Zum Beispiel, dass Profitdenken allein nicht reicht als Unternehmensstrategie. Das verhandelt die Dokumentation From Business to Being. Von Flüchtlingen, Transitzonen und Rassismus im Staatsapparat erzählt der deutsche Film Volt mit Benno Fürmann in der Hauptrolle. Und Ang Lee, der führt noch einmal zurück in den Irakkrieg unter George W. Bush, dessen Folgen ja auch bis in die Gegenwart reichen. Hartwig Tegeler mit den Filmtipps. Outfit. Es geht um das Outfit dieser Kriegshelden bei der Halbzeitshow eines riesigen Football-Events. Patriotische Pflichtveranstaltung, meint die Producerin in Die irre Heldentour des Billy Lynn. Vor allem aber, nicht vergessen, natürlich Show. Was wir anhaben, Ma'am, unsere Ausgehuniform. Ah, geht nicht. Ich ersaufe in Ausgehuniform. Ich brauch so ein bisschen mehr ran an den Feind. Ihr Jungs steht im Rampenlicht. On stage mit Destiny's Child. Soldat Billy Lynn hat im Irakkrieg versucht, einen verwundeten Vorgesetzten zu retten. Das macht den 19-Jährigen jetzt zum Helden und beschert ihm und seiner Einheit den heimatlichen PR-Feldzug. Ang Lee, Regisseur von Brokeback Mountain oder Life of Pi, seziert in seinem neuen Film die absurde patriotische Vermarktung des Krieges und seiner vorgeblichen Helden. Allesamt arme Jungs, deren einzige Chance, eine gesicherte wirtschaftliche Existenz zu bekommen, darin bestand, Soldat zu werden. Jetzt stehen Billy und seine Kameraden fassungslos vor dem Luxus und der Verlogenheit des Medienbusiness. Was in diesen Soldaten vor sich geht, was damals im Irak in dem blutigen Gefecht tatsächlich passiert war, möchte niemand wirklich wissen. Außer Billys Schwester Catherine, wunderbar stur wie verletzlich, gespielt von Kristen Stewart. Ich mache mir Sorgen um dich. Billy geht wieder zurück in den Irak. Warum? Wir beide wissen genau, wie es dazu gekommen ist. Trotzdem, ich muss wieder hin, Cat. Ich gehe wieder zurück, Cat. Muss ich doch. Am Ende scheint Billy der größere Patriot als die Daheimgebliebenen. Womit wir beim grundsätzlichen Dilemma dieses und der anderen Hollywood-Filme über den Krieg sind. Auch wenn die irre Heldentour des Billy Lynn mit 48 Millionen Dollar Produktionskosten im Budget-Mittelfeld liegt, muss dieses Geld wieder eingefahren werden. Zu viel Kritik, zu viel Antikriegsfilm irritiert zu viele Zuschauer. Das tut Ang Lee ihnen, also uns, nicht an. Ein bisschen Kritik, ein bisschen Absurdität und Satirisches gut gespielt, aber kein weiterer Störfaktor. Die irre Heldentour des Billy Lynn von Ang Lee. Enttäuschend. Zeitgleich zum Zugriff in der Transitzone hat es dort einen verdammten Blackie erwischt. Ich frage das jetzt nur einmal, hat irgendwer irgendwas zu dem Scheißdreck zu sagen? Okay, gut, so will ich euch hören. Gute Arbeit. Den Job der rabiaten Verstörung erledigt Tarek Elail in seiner dystopischen Science-Fiction-Fantasie mit dem Titel Volt. Dass das, was Volt erzählt, in ferner Zukunft liegen würde, diesen Zahn ziehen uns die Weltereignisse in diesen Wochen. Deutschland oder die USA, wo auch immer. Das Land hat an seinen Grenzen Transitzonen für Flüchtlinge eingerichtet. Entstanden sind rechtsfreie Ghettos, ab und an aufgemischt von brutalen Polizeisondereinsatztruppen. Bei einem dieser Einsätze bringt Volt, gespielt von Benno Fürmann, einen Flüchtling um. Die Schuld zerstört ihn langsam, aber sicher. Volt ist ein dunkler Film, roh, der sich nicht um politische Korrektheit kümmert und eine Welt zeichnet, die den Protagonisten schon lange um die Ohren geflogen ist. Ein schmutziger Genrefilm, der sich suhlt in den coolen Fressen seiner Macho-Cops, der vibriert im Hip-Hop-Soundtrack. Doch Tarek Elail fördert in seiner Geschichte etwas zutage, das nahe unter der zivilisatorischen Decke unserer Gesellschaft jetzt brodelt. Volt ist voll Genre-Klischees. Der Bulle verliebt sich natürlich in die Schwester des Toten, aber Volt provoziert und hat eine grobe, vibrierende Kraft. Volt von Tarek Elail, empfehlenswert. Was Rudolf Wötzel in der Doku From Business to Being sagt, könnte man bei Bedarf in den falschen Hals bekommen. Der ehemalige Investmentbanker denkt, nach einem Burnout und der vollkommenen Umstrukturierung seines Lebens, über die Zukunft unserer Gesellschaft nach. Letztendlich mit dem Hintergedanken, jetzt nicht eine Welt von Aussteigern zu haben, aber eine Welt von Menschen, die hinter dem, was sie tun, täglich stehen können. Hanna Hennigin und Julian Wildgruber haben mit From Business to Being, ein Diskursfilm gedreht. Wissenschaftler, Manager und Ex-Manager, Meditationslehrer und Psychologen reflektieren über eine neue Unternehmenskultur. In den oberen Führungsebenen vieler Firmen nämlich ist inzwischen klar, dass alleiniges Profitdenken in restriktiven Autoritätsstrukturen Ideen und Kreativität verkümmern lassen und letztlich die Wirtschaftlichkeit und die Zukunft vieler Unternehmen gefährden. Wenn Führungskräfte heute beispielsweise Meditation oder Bewusstseinstraining in ihre Arbeit einbauen, so ist das kein esoterisches Steckenpferd, sondern geboren aus der Krise der Arbeitswelt, in der das menschliche Potenzial an seine Grenzen kommt. Die Frage nach den Methoden allerdings, mit denen sich Führungskräfte von heute aus den Klammern des Stresses befreien können, die kann man nach der Doku From Business to Being auch für sich selbst stellen, auch wenn man nicht Manager ist. From Business to Being von Hannah Henigin und Julian Wildgruber, empfehlenswert.